Boss is back. Okay. Ich reich dir locker das Wasser, ich hab wie Kellner die Oberhand, ich verklopp deine Mama, bis sie bellt wie ein Dobermann. Scheiß auf USA, nenn mich Enemy of the States, du dagegen gehst in Dorfpuff und kriegst Jeremy's Cock ins Face, Nigga. Dein Rap erinnert an den Lockruf von Affen und du Brainless Dickhead, willst mir den Kopfschuss verpassen, doch du hast nur Kugeln. Wenn du einen Job anfängst als Eisverkäufer, ey, du hörst dich noch behinderter an als ein Schweizerdeutscher. Ich krieg Rheumapflaster ab und tu nur einen Pflasterstein mitten in dein Bitchface rein, bis du Bastard weinst. Ich mach Obstsalat aus deinem Adamsapfel, dann bist du hau am Arsch, so wie ein Fahrradsattel oder deines Vaters Latte, denn dein Arsch ist schwul und treff. Die Hure Cash gibt jetzt den Löffel ab wie Girls im Schuhgeschäft. Du trägst ein Fubu-Cap und deine Jeans von Pelli Pelli. Ey, ich trag Armani-Suit und werd intim mit Halle Berry. Deutschland bejubelt mich wie ein Torschuss von Jeremys und du bist nur die Attraktion im Dorfpuff von Jeremy. Ich bin der Boss und scheiß auf Fairplay im Battle. Die Beretta schickt dich direkt auf den Stairway to Heaven. Meine Frau hat Hängetitten, deine nicht mal Hühnerbrust, dafür eine Menge Pickel und Fettschicht im Überfluss. Ich seh dich auf dem Dresdner Mädchenstrich und geb dir Penis, bis du völlig durch den Wind bist, so wie ein Segelschiff.